Aller. Du hast jetzt 6 Tracks gehört, deine Meinung ist mir völlig wurscht, solange die Verkaufszahlen stimmen. Oh, ich erlebe gerade so ein interessantes Déjà-vu. Wie.